Kundgabe 213. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.12.1937. Geistiger Schutz. Warnung. O mein liebes Kind, weltweise hat es der Herr eingerichtet, dass seine Diener umgeben sind von geistigem Schutz. Ohne diesen müsstet ihr zugrunde gehen, denn unentwegt verfolgen dich die bösen Mächte und wollen dich entfernen von dem Wege, den du wandelst. Es ist ein unausgesetztes Kämpfen um deine Seele. Doch der Vater führet dich aus aller Gefahr. Lege ihm dein Herz zu Füßen, dass er es schütze jetzt und immer da. Und wenn dir widerfahre das Heil Gottes, wenn du begnadet bist, das Wort Gottes zu vernehmen, so sollen alle Dämonen von dir weichen. Denn der Herr segnet, die sein sind, und verderbet, die den Seinen schaden wollen. So höre nun, was wir dir mitteilen wollen. Gegen des Vaters Willen ist es, wenn du deine Kraft unnütz ausgibst. Es ist ohne Wert für dich, eine Verbindung zu suchen, die dir weit weniger geben kann, als dir täglich geboten wird durch deine Aufnahmen. Ihr alle könnet nicht vernehmen, wie der Engel Schar sich freut über ein williges Kind. Doch lasset ihr die Gnade an euch vorübergehen. So habt ihr euch selbst beraubt und werdet nicht leicht wieder angenommen. Denn der Wille des Herrn hat euch erwählet. Ihr aber achtetet seiner Worte nicht. Doch dir, mein Kind, würde viel entzogen werden, wolltest du wieder beginnen, was zu Anfang dich auf den rechten Weg wies. Immer wieder mahnet der Herr zur Treue. Immer wieder zieht er euch in Liebe hinan. Darum gebet ihm euer Herz und seid ihm willig und treu ergeben. Deinen lieben Freunden aber sei nahegelegt, dass nur stetes Streben nach oben sie wieder dem Pfad nahe führt, den sie verlassen haben in Sorge, dass ihnen Schaden entstehen könnte. Wir bringen euch ein Opfer, wenn es zu eurem Besten ist. Wir geben euch gern in Stunden mühseliger Verständigung Kenntnis von unserem Streben und suchen euch einzuführen in das Reich Gottes. Doch willig müsset ihr sein und folgen unseren Ratschlägen und Ermahnungen. Wir können nicht ein jedes unterweisen, dessen Herz sich ablehnend verhält und der sich nicht mit seinem innersten Herzen uns verbindet und unsere Lehren in Empfang nehmen will. Doch geben wir immer mehr und eindringlicher dem Kind Gottes, das uns vertraut, dessen Gebet beim Vater Erhörung findet und das immer williger Herz und Ohren öffnet unseren Lehren. Bereitet euch der Vater solche Gnade, so nehmet dankend an, doch lasset euch nimmermehr zurückwerfen, wo ihr Schritt für Schritt den Weg erkämpft habt. Gehe mit Gott weiter deinen Weg und schaue aufwärts, nicht zurück. Amen.